Wir leben in einer getrennten Gesellschaft. Oft musste ich mich verstecken, weil die Konservativen keine Frau zusammen mit Männern auf der Straße sehen wollen. Aquí comienza Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Niemandsland. Guten Morgen, es ist Samstag. Ein neues Programm von Niemandsland beginnt. Wir senden wieder 2 Stunden für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Aber wir bieten das gleiche Programm natürlich auch weltweit. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 24. August 2013. Willkommen. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium, wir machen ein anderes Radio, wir bieten eine andere Musik, wir sorgen für klare Worte und gute Töne, wir zeigen Hintergründe, wir mischen die Sprachen. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, wie immer, Delle Fiaskötz. Frisch zurückgekehrt aus Berlin, bringe ich einen ganzen Koffer voll interessanter kultureller Informationen mit. Politische Dinge sind natürlich auch dabei und natürlich auch jede Menge Musik, neue Musik, unter anderem Klezmermusik. In Berlin gab es in diesen Wochen und noch bis zum heutigen Samstag gibt es die jüdischen Kulturtage. Shalom! Die jüdischen Kulturtage laden ein, heißt es da. Synagogen sind oft architektonische Perlen, die häufig nur gläubige Juden von innen sehen. Hierzu gab es vom 15. bis noch zum 25. August die Gelegenheit für jeden, dazu hineinzutreten. Denn dann fand und findet noch in Berlin das größte jüdische Festival Deutschlands statt. Ein fester Bestandteil ist traditionell die lange Nacht der Synagogen, die erstmals die lange Nacht der Religion noch ist. Am 17. August öffneten insgesamt 1000 Kirchen und Religionsgemeinschaften ihre Pforten, darunter 8 Synagogen. Jede von ihnen hat ihren eigenen Ritus, von aschkenasisch-orthodox, sephardisch-orthodox über liberal-egalitär bis hin zu liberal-konservativ, wie die in der Riekestraße. Was genau das bedeutet, wird den Besuchern anhand von Vorträgen und Führungen erklärt. Neben Musik und einer kulinarischen Angebotspalette bieten einige Synagogen die Mitfeier eines Schabbat-Gottesdienstes an. Religion ist natürlich nur ein Teilaspekt der jüdischen Kulturtage, die sich hauptsächlich um Musik, Kunst und Literatur drehen. Auch in diesem Jahr standen wieder jüdische Musiker im Mittelpunkt, die entweder selten oder noch nie in Deutschland aufgetreten sind. Ein Star in Israel ist Shlomo Arzi. Mit seiner Mischung aus Folklore, Rock und Chanson füllt er in seiner Heimat Arenen. Im Rahmen des Festivals spielt er erstmals in Berlin in der Synagoge Rickestraße. Diese Synagoge ist auch der Veranstaltungsort einer musikalischen Lesung des israelischen Klarinettisten Giora Feldmann und von Schauspieler Ben Becker. Ein weiteres Highlight waren Führungen und sind eine Ausstellung im Zentrum Judaicum in der Oranienburger Straße. Diese Ausstellung gewährt Einblicke in die jüdische Geschichte Berlins. Abgerundet wird das Programm mit Musik, Tanz und Fressbuden auf dem Straßenfest Shak Hat Kamel in der Fasanstraße. Ich war da und habe mir das alles ein bisschen angesehen, bringe auch ein bisschen Musik mit und werde unter anderem auch einige jüdische Künstler bzw. Musiker vorstellen. Klezmophobia. Ganze Welt. Hören wir von dieser Gruppe das Lied Finstere Nacht. Klezmophobia. Das Jüdische Museum in Berlin wurde im September 2001 eröffnet, zog jedoch bereits in den zwei Jahren zuvor, in denen der Neubau von Daniel Liebeskind leer stand, viele Besucher an. Es sieht beeindruckend aus, es hat eine sehr kuriose Zackenform, wenn man das Luftbild sieht. Das Gebäudeensemble besteht aus dem barocken Altbau, auch Kollegienhaus genannt, und der postmodernen Liebeskind-Architektur, den 2007 hinzugefügten Glashof und die 2012 eröffnete Akademie. Wie das Museum entstanden ist, auf welchen Sammlungen es beruht und welche Persönlichkeiten seine Entwicklung bestimmt haben, kann man unter www.jüdischesmuseum.de nachlesen. Ich kann diese ganzen Informationen hier nicht alle geben, aber es ist eine spannende und interessante Geschichte, wie das alles zustande gekommen ist. Auf diesen Seiten werden auch Personen des öffentlichen Lebens vorgestellt, die sich für interkulturelle Verständigung eingesetzt haben und die für ihr Engagement mit dem Preis für Verständigung und Toleranz geehrt wurden. Wenn man in das Museum hineingeht, ist man zuerst einmal beeindruckt von der strengen, bizarren, teilweise auch surrealen Schönheit bzw. auch Kälte der Architektur und des Gebäudes. Man kann sich einer Gruppenführung anschließen. Es gibt aber auch diese Audioführer, die man sich mit Kopfhörern auf den Kopf setzen kann. Und dann kann man mit Nummern und Zahlen die einzelnen Ausstellungspunkte ansteuern und gezielt in sich informieren. Es gibt viele, viele Themenbereiche. Die kann man sich im Internet übrigens auch alle runterladen auf PDF-Dateien. Die jüdische Welt im Mittelalter ist ein Themenbereich, sehr interessant, sehr anschaulich dargestellt. Jüdisches Leben auf dem Lande, jüdisches Leben, jüdische Traditionen. Unter anderem mit Fragen, was heißt Koscher, darf ein Jude am Schabbat Licht anzünden, warum werden die Juden beschnitten und so weiter und so weiter. Übrigens auch in der Vorhalle eine provozierende Ausstellung zum Thema Juden und Vorurteile. Da wird provoziert mit Sprüchen wie, die Juden sind an allem schuld oder der Jude ist für das Elend verantwortlich, alle Juden sind beschnitten und solche Dinge. Das ist eine bewusste Provokation, das sind keine Neonazi-Parolen, sondern man provoziert bewusst, damit die Leute sich mit diesen Themen auseinandersetzen, Vorurteile abbauen und sich einfach aufklären und aufklären lassen. Moses Mendelssohn oder Nathan der Weise, sehr toll, ich bin da ja durchgegangen und habe mir das alles angesehen. Im Mittelpunkt dieser Führung steht die im 18. Jahrhundert einsetzende Epoche der jüdischen Aufklärung, die Haskala. Und ihr berühmtester Protagonist Moses Mendelssohn. Was man da so nebenbei auch erfährt, ist, dass jüdische Familien schon seit dem Mittelalter allen ihren Kindern Lesen und Schreiben lehren. Was für die Nichtjuden praktisch ein Luxus war oder auch eine Tändelei, war für die Juden schon eine Art Erziehungsmaßnahme, die gehörte zur normalen Erziehung. Interessant, da waren die Juden also schon im Mittelalter viel, viel, viel weiter als die anderen Menschen auf diesem Planeten. Dann eine Sektion, die heißt zwischen Anpassung und Selbstbestimmung, deutsche Juden im 19. Jahrhundert. Da geht es um die Emanzipation, die sozialistische Bewegung, die Idee der Nation und der politische Antisemitismus. Das waren für deutsche Juden prägende Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. Ein weiterer Punkt heißt Aufbruch in die Moderne, vom Kaiserreich in die Weimarer Republik. Mit dem Zugang des 19. Jahrhunderts gibt ein neues Tempo das urbane Leben der Menschen in Deutschland und besonders in der jungen Hauptstadt Berlin an. Technische Erfindungen, kulturelle Entwicklungen und ein verändertes Kommunikationsbedürfnis bestimmen zunehmend den Alltag. Reaktionen deutscher Juden auf den Nationalsozialismus ist die nächste Sektion, durch die man geht, geführt wird und mit vielen, vielen Schautafeln, Ausstellungsobjekten, kleinen Filmen, dreidimensionalen Animationen angeregt wird, zu wissen, zu erfahren und zu lernen. In den ersten Jahren des Nationalsozialismus prägten besonders Ausgrenzung und Vertreibung das Leben der jüdischen Deutschen, während in den Jahren nach 1941 die Angst vor Deportation und Vernichtung in den Vordergrund trat. Sehr interessant dann die Sektion Frauen im Judentum. Die Rolle der Frau vom Schöpfungsmythos über das Mittelalter bis heute ist Thema dieses Rundgangs. Persönliche Zeugnisse und Biografien jüdischer Frauen zeigen, wie Familie und Beruf selbstverständlich miteinander vereinbart wurden und wie ihr Leben und Wirken von einer natürlichen Frömmigkeit über Jahrhunderte durchdringt war. Nun ja, der nächste Ausstellungsort heißt mit 7 Meilenstiefeln durchs Museum. Dieser Rundgang widmet sich exemplarischen Orten und Themen der Ausstellung. zwei Jahrtausende deutsch-jüdische Geschichte und bietet einen Überblick über die Siedlungs- und Kulturgeschichte der Juden in Deutschland und der Spätantike bis in die Gegenwart. Architekturbetrachtungen heißt ein weiteres Segment dieser Riesenausstellung und Judentum, Christentum, Islam, ein kulturhistorischer Vergleich. Auch sehr interessant, wer sich für das Thema Religion und Ideologie interessiert. Der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Die drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam haben viele Berührungspunkte. Schriftkultur, Wissenschaft, Handel und Rechensysteme zeugen von jahrhundertelangen Beziehungen und gegenseitigen Einflüssen. Jankel mit dem schwarzen Hut, hat er sich schlafen gelegt, zu der Asche, zu der Glut, ist er wieder auf Suche nach Miriam, Rauch auf Spuren von Rauch. Wachsen aus seinem Herzen Lilien oder ein Ginsterstrauch. Mazeltov, Mazeltov, Jankele, kannst es gebrauchen. Auch sehr interessant im Jüdischen Museum das Raphael Roth Learning Center. Dieses Learning Center erweitert das Ausstellungsprogramm des Jüdischen Museums um eigens entwickelte Medienanwendungen. Die Vielfältigkeit und Wechselhaftigkeit der deutsch-jüdischen Geschichte wird hier anhand von inszenierten Dokumenten, Objekten, Film- und Tonaufnahmen sowie Computerspielen auf originelle Weise beleuchtet. Als Medienlounge und Studiensaal eingerichtet, laden die Räume im Untergeschoss des Liebeskind-Gebäudes dazu ein, an den Computerkojen die verschiedenen medialen Formate zu durchstöbern. Hier kann man per Mausklick in virtuelle Ausstellungen sich vertiefen, in denen Geschichte in Form von Geschichten erfahrbar wird, oder mit einem Avatar das Kinderspiel San Sanvis Park erkunden. Die Rubrik Dinge stellt besondere Stücke der Sammlung vor und gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit. Auch sehr interessant, unter der Überschrift Gesichter sprechen Juden über ihr Leben in Deutschland heute. Man braucht natürlich viel Zeit. Ich rate, einen ganzen Tag sich zu nehmen. Da kann man auch was essen, da ist ein toller Kuchen-Kaffeegarten. Da kriegt man leckeren Kuchen, aber auch ein paar Teller von auch sehr guten Gerichten. Die Preise gehen, also ist nicht sehr teuer und es ist sehr interessant. Für alle Leute, die das interessiert, Geschichte Berlins, Geschichte deutsch-jüdische Beziehungen, ein Muss. המאזינים של התוכנית הנפלאה נימנסלנט בברכת שלום מירושלים. We'll be right back. Daniel Liebeskind ist der Architekt des Jüdischen Museums in Berlin. Ein Teil des Museums besteht aus dem historischen Kollegienhaus, wie schon gesagt. Und das lange als Gericht genutzt wurde übrigens und in dem seit den 1960er Jahren das Berlin-Museum untergebracht war. Der graue, vieleckige Neubau daneben wurde von Daniel Liebeskind 1989 erstmal geplant. Seit 1999 ist das Gebäude für Besucher zugänglich, allerdings zunächst noch ohne eine Ausstellung. Liebeskind wurde am 12.05.1946 in Lodz in Polen geboren. 1957 emigrierte die Familie Liebeskind nach Israel, 1960 in die USA. Nach dem Studium der Musik in Israel und New York widmet sich Liebeskind der Architektur. Obwohl viele seiner Architekturentwürfe bei Wettbewerben sehr erfolgreich waren, war das Jüdische Museum Berlin das erste seiner Projekte, das realisiert wurde. Liebeskind hat außerdem auch Opern inszeniert. Neben dem Jüdischen Museum Berlin wurden inzwischen auch noch viele andere Museen nach den Entwürfen von Daniel Liebeskind gebaut. Ein Museum in Osnabrück, das dem Maler Felix Nussbaum gewidmet ist, den Erweiterungsbau für ein Kunstmuseum in Denver in den USA und das Imperial War Museum in Manchester. Außerdem gewann Daniel Liebeskind im Jahr 2003 die Ausschreibung für die Neubebauung des Ground Zero in New York. Liebeskind lehrte an verschiedenen internationalen Universitäten, unter anderem in Berlin, Graz, Karlsruhe, London, Lüneburg, St. Gallen, Yale, Zürich, und er hatte großen Einfluss auf das Verständnis der Funktion von Architektur. Für sein Werk hat er zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Daniel Liebeskind lebt in New York. Ein Großteil der Vorfahren der Familie von Daniel Liebeskind wurde im KZ ermordet. Es ist Samstag, der 24. August 2013. Sie hören Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Eine Sendung nicht nur und nicht immer in deutscher Sprache hier bei Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Thank you. gib meine sonnige Wohnung auf, um ungestört meinen Plan zu verfolgen, melde ich das Telefon ab und gebe meinem Kreislauf die Stille, die ich wesentlich nötiger hab. Ich werd keine Spuren hinterlassen, kein langes, vertrautes HS hatte nicht die geringste Chance, als ich mir innerlich sicher war, das könnte ein schöner Tag werden, das könnte ein schöner Tag werden, das könnte ein schöner Tag werden. Wenn Wahlen etwas ändern könnten, würden sie verboten. So stand es jahrelang an einer Hauswand in Berlin-Kreuzberg. Wir befinden uns in Wahlkampfzeiten. Ein paar Anmerkungen zur Musik in Wahlkampfzeiten. Im Jahr 2013 wird in Deutschland ausgiebig gewählt. Die Politik erwacht aus dem Dornröschenschlaf und wendet sich verstärkt ihrer eigentlichen Klientel, der Wählerschaft, zu, was sie sonst so nicht macht. Die Inszenierung von Politik hat nun wieder Hochkonjunktur. Mit viel Getöse sollen die vermeintlich wichtigen Botschaften an die Frau und den Mann gebracht werden. Aufmerksamkeitsmanagement nennt man das. Es gilt, was schon immer galt: Wer die Kunst der politischen Inszenierung beherrscht, kann seine Macht ausbauen, die Herrschaft festigen oder schlicht und einfach Wahlen gewinnen. Und dabei hat die direkte emotionale Wirkung von Musik einen großen Anteil. Denn eher selten kann sich das unprätentiös vorgetragene rationale Argument ausreichend und nachhaltig Gehör verschaffen, um für eine, wie auch immer, bessere, gerechtere, friedlichere, blablabla, Welt um Unterstützung zu werben. Bilder sagen eben mehr als 1000 Worte und eine eingängige Liedzeile mehr als ellenlange Wahlprogramme. Diese Feststellung gilt umso mehr in einer Zeit, in der sich Popstars wie Bono, Sting, Bruce Springsteen und Shakira für Menschenrechte und Bildung engagieren, gegen das Abholzen des Regenwalds protestieren oder lautstark für die Entschuldung der Dritten Welt eintreten. Nicht nur, dass die sich dadurch hervorragend als symbolische Ergänzung für ambitionierte Politiker eignen, um das eigene Image aufzupeppen. Vielmehr hat sich über die Jahre ein neuer Politikertypus entwickelt, deren bekannteste Protagonisten Bill Clinton, Tony Blair und Barack Obama sind. Sie haben sich frühzeitig in eine Symbiose mit Popstars begeben, um der Jugend und somit der noch zu erobernden Wählerschaft ganz nah zu sein. Die Quintessenz lautet, wer erfolgreich Politik machen möchte, sollte jugendlich wirken, medienaffin sein und smart dazu. Vor allem muss er Popmusik mögen, kurz, er muss cool sein, ja. Schon Mitte September 1984 versuchte es der 73-jährige US-Präsident Ronald Reagan. Auf seiner Wahlkampftour stoppte er in dem 15.000-Seelenort Hamilton in New Jersey. Der Wahlkampfslogan lautete America, prouder, stronger and better. Amerika, stolzer, stärker und besser. Reagan brachte es in seiner Rede auf den Punkt. America's future rests in 1000 dreams inside your hearts. It rests in the message of hope in songs so many young Americans admire. New Jersey's own Bruce Springsteen. Schönes Blabla von diesem alten Regen. Amerikas Zukunft beruht in den tausend Träumen, in euren Herzen und so weiter. Ein fürchterliches Blabla. Schon Monate vorher zielten Reagans Wahlkampfmanager auf Springsteens Song Born in the USA ab. Den hätten sie gerne gehabt, um diesen wirksam zu Wahlkampfzwecken auszubeuten. Springsteen lehnte ab, zumal Born in the USA kein dumpfer patriotischer Song war, sondern auf zynische Weise die Rückkehr eines amerikanischen Soldaten aus Vietnam beschreibt, der an der amerikanischen Gesellschaft, am amerikanischen Traum scheitert. Das ist aber noch heute vielen Republikanern unbekannt, die den Refrain im Glauben an die USA als die große Nation auf Erden mitgrölen. Ja, gegen Dumme, die andere verdummen wollen, ist eben nichts zu machen. Die Verquickung von Musik und Politik, oder genauer die strategische Verwertung und Verwendung von Musik, durchzieht die ganze Kulturgeschichte. Schon in der Antike lassen sich zahlreiche Beispiele finden, jawohl. So äußerte sich der griechische Philosoph Platon in seiner Schrift Der Staat, Politeia, zur politischen Funktion von Musik und unterschied dabei in herrschaftsdienliche und herrschaftsgefährdende Tonarten, Rhythmen und Instrumente. Bis heute und in allen Kulturkreisen wurde und wird Musik zu politischen Zwecken eingesetzt. Von Protest und Widerstand, Pussy Riot, bis zum Folterinstrument in Guantanamo und Abu Ghraib. Bei staatsrepräsentativen Veranstaltungen ebenso wie bei Parteitagen, bei politischen Kampagnen oder im Wahlkampf. Doch moderne Mediendemokraten und moderne Mediendemokratien sind durch permanente und intensive Wahlkämpfe gekennzeichnet und es fällt auf, dass dies eher in den angelsächsischen Demokratien anzutreffen ist, da diese von einer emotional-politischen Kultur geprägt sind. Sie integrieren mühelos Elemente populärer Kultur. Sie basieren auf einer klaren Konkurrenzsituation und somit einem personalisierten Wahlkampf. Prototypen hierfür sind Großbritannien und die USA natürlich. Der Versuch, Reagan sich Springsteens Erfolg im Wahlkampf zunutze zu machen, ist in der Geschichte amerikanischer Wahlkämpfe nämlich keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Jimmy Houston Davis zum Beispiel führte ein Doppelleben, das er offen auslebte und das ihm viele Sympathien entgegenbrachte. Er war Country-Sänger und Politiker. Als Gouverneur stand er zweimal an der Spitze des Bundesstaates Louisiana von 1944 bis 1948 und von 60 bis 1964. Und als Musiker schrieb er zusammen mit Charles Mitchell 1938 den Evergreen You Are My Sunshine, der binnen kurzer Zeit zu einem Welthit wurde und 1977 den Status einer offiziellen Hymne Louisianas erhielt. Dabei setzte Jimmy Davis geschickt seine musikalische Popularität für seine politische Karriere ein, indem er während seiner Wahlkampfauftritte selber musizierte. Davis wurde zum Singing Governor und konnte 1945 mit There's a New Moon Over My Shoulder sogar einen Nummer-1-Hit landen. Viele andere Beispiele ließen sich wie Perlen auf einer Kette aufreihen. Ob das 1932 von Franklin D. Roosevelt als Wahlkampfsong genutzte Happy Days Are Here Again, das seitdem als inoffizielle Hymne der Demokraten gilt, Frank Sinatras High Hopes für John F. Kennedy 1960 bis hin zur Unterstützung für Barack Obama. Ihm kam besondere Aufmerksamkeit als singender Präsident zu. Joe Obama, als er am 21. Februar 2012 im Weißen Haus zusammen mit Blueslegende B.B. King und einer illustren Schar von Gästen Sweet Home Chicago anstimmte. Und zwei Monate später, am 24. April, war er Gast in der Late Show mit Jimmy Fallon und jammte seine Botschaft über sein Programm für bezahlbare Studentenkredite mit der legendären Hip-Hop-Soul-Band The Roots. Auf der anderen Seite des Atlantiks, in Großbritannien der 1980er Jahre, formierte sich musikalisch vor allem der Widerstand. Maggie Thatchers Erdrutschsieg 1979 hatte Spuren hinterlassen und das Vereinigte Königreich binnen weniger Jahre grundlegend verändert. Verändert heißt, die Reichen haben es den Armen weggenommen und wir haben heute die Situation, dass wir prekäre, verelendete Massen haben und immer mehr Milliardäre und Millionäre. Dies führte auch zu einer Politisierung der britischen Rock- und Popmusik, deren bekannteste Vertreter Paul Weller, Style Council und natürlich Billy Bragg waren. Der große Bergarbeiterstreik 1984 bis 1985 schwächte dauerhaft die Gewerkschaften, führte aber zu einer Liaison zwischen linken Popmusikern und der Labour Party. Deren Parteivorsitzender Neil Kinnock erkannte, wenn auch zögerlich, die Notwendigkeit einer auf Dauer angelegten Kollaboration, mit der Popmusik natürlich, um der konservativen Übermacht des Thatcherismus etwas entgegenzuhalten. So entstand Mitte 1985 die Red Wedge-Bewegung. Wedge heißt Keil, roter Keil-Bewegung, deren Ziel es war, die Erstwähler und jugendliche Wählerschaft für Politik zu interessieren und der abgeschlagenen Labour Party nahezubringen. Offizieller Startschuss zur Wahlkampfkampagne war eine Pressekonferenz im Jahr 1987. Auf der Vorderseite der Einladungskarte stand: Red Wedge und der Abgeordnete Neil Kinnock laden Sie zu der Red Wedge Pressekonferenz aus Anlass der Wahl 1987 in Ronnie Scotts Club ein. Auf der Rückseite wurde es konkreter. Curtis Mayfields Move On Up wurde parteipolitisch mit dem Slogan ergänzt: Go for Labour. Eine Woche vor Wahlkampfende schmückte ein Bild von Neil Kinnock das Deckblatt der Musikzeitschrift New Musical Express. Die Ausgabe enthielt neben einem Interview mit dem Herausforderer Statements von Popstars zu ihren Wahlabsichten und zur Unterstützung von Labour. Geholfen hat es hingegen wenig. Nach dem bitteren Scheitern der Labour Party in den Wahlen von 1987 resümierte Billy Bragg: Die Enttäuschung war unglaublich groß. Wir machten uns aus dem Staub und glaubten, wir hätten versagt. Aber wozu ist die Popmusik überhaupt in der Lage? Kann man mit ihr etwa Wahlen gewinnen? Ich glaube nicht. Wir wollten einfach ein paar Gemeinsamkeiten zwischen jungen Menschen und der Labour Party schaffen. Und es gibt noch eine Menge zu tun. Wesentlich erfolgreicher war die Unterstützung Tony Blairs durch hippe Britpop-Bands bei seinem Erdrutschsieg 10 Jahre später. Tony Blair, der als Student Anfang der 1970er Jahre in einer Band namens Ugly Rumors Gitarre spielte und sang, hatte sehr früh verstanden, wie wichtig Popmusik für einen erfolgreichen Wahlkampf sein kann. Blair gewann die Unterhauswahlen nicht zuletzt durch eine gewiefte PR-Kampagne, mit der er sich mehrheitsfähig in Szene setzen konnte. Deren Ingredienzen Britpop, Gruppen wie Blur und Oasis und New Labour wurden zu der überaus erfolgreichen Melange Cool Britannia zusammengerührt und ließen Blair nach rund 18 Jahren konservativer Herrschaft als strahlenden Sieger und politischen Erneuerer erscheinen. In Deutschland zieren sich Rock- und Popmusiker für eine Partei, eine Kandidatin oder einen Kandidaten ins Feld zu ziehen. Dies hat mit der Praxis des hiesigen politischen Systems zu tun, nach Wahlen fast immer Koalitionsregierungen zu bilden. Da verbietet sich im Vorfeld eine Parteiname, auch um die eigenen Fans nicht zu verprellen. Ausnahmen bestätigen jedoch diese nicht ganz eiserne Regel. So fand wohl eines der größten Wahlkampf-Pop-Events am 16. September 2002 vor dem Brandenburger Tor in Berlin statt. Anlass war die erste und einzige Wahlkampfveranstaltung von SPD und Grüne, auf der die beiden Spitzenkandidaten Gerhard Schröder und Joschka Fischer gemeinsam für die Fortsetzung der Regierungskoalition warben. Unterstützt wurden beide von Rock- und Popmusikern. So traten neben BAP die Bands Sofa Planet und Brothers Keepers auf. Wolfgang Niedecken setzte sich zwar mit Nachdruck für das rot-grüne Bündnis ein, ohne dabei einseitig für die SPD zu werben. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Andere waren in ihren Aussagen da entschiedener. Franz Josef Degenhardt und Hannes Wader zum Beispiel. Beide machten Wahlkampf für die DKP. Die Deutsche Kommunistische Partei gaben mit ihrer Liedkunst ihren sozialistischen Überzeugungen Ausdruck, ob auf Pressefesten oder bei den Protestmärschen der Friedensbewegung. Rio Reiser hingegen war in seinem Leben wesentlich flexibler. Er engagierte sich für die SPD 1976 und die Grünen 1983 und 1987 und, Achtung, die PDS 1990 im Wahlkampf. Doch zurück zum Superwahljahr 2013. Liedermacher Konstantin Wecker unterstützt zum Beispiel mit einer Videobotschaft den SPD-Kandidaten Christian Ude, der für das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten kandidiert. Zwar hatte sich Wecker vorgenommen, nie wieder für eine Partei Wahlkampf zu machen, aber für den von ihm geschätzten Oberbürgermeister mache er gern eine Ausnahme. Musikalischer Höhepunkt der diesjährigen Wahlkampfsaison war bislang zweifelsohne der Festakt 150 Jahre SPD im Gewandhaus zu Leipzig und letzte Woche das große SPD 150 Jahresfest auf der Straße des 17. Juni in Berlin vor dem Brandenburger Tor. Da war ich übrigens auch zugegen. Da traten tolle Bands auf, unter anderem auch Nena. Und zigtausende Fans waren gekommen. Nicht nur SPD-Fans, sondern auch Musikfans. Doch zurück zum SPD-Fest im Gewandhaus zu Leipzig. Die rund zweieinhalbstündige Feier war durch ein illustres Kulturprogramm eingerahmt, durch das Iris Berben und David Cross die Schauspieler führten und neben dem Leipziger Symphonieorchester die A Cappella-Band Naturally Seven aus New York und die Berliner Tanzgruppe Flying Steps auftraten. Doch können ausgerechnet Rhythm and Blues und Hip-Hop-Moves gegen das Bieder-Image der SPD angehen? Oder zeigen solche Gegensätze nicht eher unfreiwillig die Lächerlichkeit, die manchen versuchen, cool zu sein, innewohnen? Man kann die Souveränität eines Obamas oder Tony Blair nicht willkürlich kreieren, denn diese sind nicht nur Nutznießer der Starauftritte, sondern ja, echte Fans. Doch Sigmar Gabriel und Urban Dance Musik? Na? An solchen Bruchstellen müssen zwangsläufig Glaubwürdigkeitsprobleme entstehen. Da hilft es auch nicht viel, dass der ehemalige Pop-Beauftragte der SPD und jetzige Parteivorsitzende öffentlich verkündete, nur mit der amtierenden Bundeskanzlerin breakdancen zu wollen. Interessanter war das Bekenntnis von Schlagerstar Roland Kaiser beim anschließenden Bürgerfest auf dem Leipziger Marktplatz. Während er mit Peer Steinbrück die Bühne teilte, erklärte er: "Es ist nicht schädlich, Farbe zu bekennen. Ich polarisiere lieber, als dass ich einfach nur nett bin." Wie man allerdings mit Unterstützung der SPD polarisieren kann, das bleibt natürlich ungeklärt. Die Liaison von Popmusik und Politik zu Wahlkampfzwecken birgt also gleichermaßen Chancen und Risiken. Einerseits können Popstars aufgrund ihrer Popularität durchaus Jungwählerinnen und Wähler dazu motivieren, sich überhaupt für Politik zu interessieren und parteipolitisch zu engagieren. Organisationen wie Rock the Vote oder Kampagnen wie Vote for a Change haben dies immer wieder gezeigt. Durch einen zu engen Schulterschluss der beiden Akteure jedoch verschwimmen auch die Grenzen. Insofern trifft die Redensart »Wes Brot ich esse, das Lied ich sing« den Nagel auf den Kopf. Ich verlasse eben einen Essay von Herrn Dietmar Schiller. Dietmar Schiller, geboren 1965 in Köln, lebt in Berlin, promovierter Politologe und Medienwissenschaftler mit Arbeiten zu politischer Kommunikation und Inszenierung von Politik. Er hat Lehraufträge an der Universität Siegen. Aktuelle Veröffentlichungen: A Change is Gonna Come, Popmusik und Politik, herausgegeben im Verlag Lit 2012. Und er arbeitet zurzeit an einer umfangreichen Studie zu Computermusik und Politik. Der Titel dieser Studie heißt »Für die schweigende Mehrheit – Eine politische Geschichte der Computermusik«. Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Thank you. ich noch ein junger Mann war, saß ich locker irgendwann da auf der Wiese vom Hotel Kempinski. Trommelstöcke in der Tasche, in der Hand eine Cognac-Flasche und ein Autogramm von Klaus Kinski. Weiße Schloss oder malochende Blumenfuß. Ja, irgendwie, es war doch Glück, irgendwann, da wohn ich da. In der Präsidenten-Suite, wo sich reinrichtet und nicht zieht. Und was stell ich da? Dosenbier und Kaviar. Und ich mach mal. Egal, was die anderen sagen, ich geh meinen Weg, ob gerade am Schreck, das ist egal. Ich mach mein Ding, egal, was die anderen labern, was die Schwachmaten einem so raten, das ist egal. Ich mach mein Ding. Jetzt kommst du aus der Provinz. Und wenn auch jeder sagt, du spinnst, du wirst es genauso bringen. Mach's auf die charmante Art, mal elastisch, manchmal hart. Manchmal musst du das Glück auch zwingen. Später spricht dann Wilhelm Wieben, er ist sich immer treu geblieben. Die Mode kam, die Mode ging, man war immer noch der King. Ja, du machst dein Ding, egal was die anderen sagen. Du gehst deinen Weg, gerade auf Schritt, es ist doch egal. Bist du dir immer treu geblieben? Und Ruhmservice wird mit U und H geschrieben. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 24. August 2013. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Anschlipp, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. USA bereiten sich offenbar auf möglichen Militäreinsatz in Syrien vor. US-Verteidigungsminister Hagel erklärte, man halte mehrere Optionen für den Fall bereit, dass sich Präsident Obama für einen Militärschlag entscheidet. Ein Mitarbeiter des Ministeriums hatte zuvor berichtet, dass die Navy ein weiteres Kriegsschiff in die Region verlegt hat. Die syrische Opposition beschuldigt das Assad-Regime, Giftgas gegen Zivilisten eingesetzt zu haben. Anschläge im Libanon. In Tripoli wurden nach Polizeiangaben mindestens 40 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt. In der Nähe zweier sunnitischer Moscheen detonierten kurz hintereinander zwei Autobomben. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte die Anschläge auf das Schärfste. Todesschütze verurteilt. Der frühere Armeepsychiater Nidal Hassan ist nach seinem Amoklauf auf der US-Militärbasis Fort Hood in allen Punkten schuldig gesprochen worden. Er hatte im November 2009 13 Menschen erschossen. Ihm droht die Todesstrafe. Waldbrände in US-Bundesstaat Kalifornien bedrohen Yosemite Nationalpark. Nach Angaben eines Parksprechers haben die Flammen den nordwestlichen Rand des Touristenziels erreicht. Tausende Anwohner der betroffenen Region haben sich in Sicherheit gebracht. Etwa 4.500 Häuser sind von den Flammen bedroht. Dritter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Tabellenführer Borussia Dortmund hat auch sein drittes Saisonspiel gewonnen. Der BVB besiegte Werder Bremen mit 1:0. Das Wetter heute im Tagesverlauf: in der Nordosthälfte viel Sonne, sonst Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, 20 bis 28 Grad. Das waren unsere Nachrichten in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Vielen Dank. Der Spiegel kommt heute am 24. August, Samstag, mit der Riesenmeldung: US-Armee bereitet sich auf Eingreifen in Syrien vor. An die Kioske nicht, aber in die Internetkioske. Es wurde ja auch Zeit. Seit Wochen oder Monaten scharren sie mit den Hufen. CIA und israelische Ausbilder haben Kommandos ausgebildet, die in Syrien einfallen, von Süden, von Jordanien. Man hat natürlich gemerkt, dass Al-Qaida die sogenannte Opposition übernommen hat, dass da islamistische Kämpfer und Dschihadisten sich rumtreiben, dass das ein fürchterliches Gesindel auch zum Teil ist, dass da Massaker verübt, Menschen vor laufenden Kameras die Organe rausschneidet, da wird gemordet und geplündert und terrorisiert. Aber die Armees wollen Syrien, jetzt wo es kurz davor steht, die sogenannte Opposition zu besiegen, nicht fallen lassen. Das heißt, nicht dem Einflussbereich ihrer Vasallen, Saudi-Arabien, den Golfdiktaturen entziehen. Syrien soll platt gemacht werden. Die USA wappnen sich für, heißt es offiziell, alle Szenarien im syrischen Bürgerkrieg. Das heißt also, die sind heiß einzugreifen. Das Pentagon bereitet dem Auftrag des Präsidenten, des Friedensengels Obama, Optionen für ein Eingreifen vor, teilte Verteidigungsminister Hagel mit. Eingreifen heißt hier natürlich erstmal mit massiven Luftangriffen und Bombardements einen Bombenteppich zu werfen und dann irgendwann Hilfstruppen reinzuschicken. Die Mittelmeerflotte wird offenbar bereits verstärkt. Barack Obama warnt vor militärischen Abenteuern und so weiter und so weiter. Das übliche Szenario, wie wir es kennen, aus dem Libanon-Krieg, aus dem Irak-Krieg, aus dem Afghanistan-Krieg. Das Muster wiederholt sich. Der Feind wird so lange dämonisiert, bis man irgendwo etwas findet, wo man vor der Weltöffentlichkeit rechtfertigen kann, jetzt militärisch losschlagen zu können. Wie auch immer und was auch immer diesen Krieg ausgelöst haben mag, wer leidet, ist das Volk, sind die einfachen Menschen. Der Bürgerkrieg in Syrien hat zigtausende Opfer bereits gefordert und Millionen obdachlos gemacht. Die Stadt Homs ist umzingelt und wird von Assads Truppen beschossen. Der Student Firas Al-Said dokumentiert das Grauen in der Stadt per Foto und Video auf Facebook. Die deutsche Aktivistin Michaela Holzer chattet täglich mit ihm. Es gibt hier ein Protokoll auf der Spiegel-Homepage. Das kann man da verfolgen und nachlesen. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen deutsche Rüstungsfirmen, heißt es. Korruptionsverdacht. Zwei deutsche Rüstungsfirmen sollen etwa 18 Millionen Euro Schmiergeld an griechische Amtsträger gezahlt haben. Laut Süddeutscher Zeitung wurden bei einer Razzia Büros in Bremen und Wedel durchsucht. Das Übliche also. Mehr als 28 Milliarden Euro Überschüsse. Die Rentenkassen sind prall gefüllt, laut einem Zeitungsbericht. Betragen die Rücklagen mehr als 28 Milliarden Euro. Während Arbeitsministerin von der Leyen den Überschuss schon verteilen will, sorgt sich Bundespräsident Gauck um die zukünftige Rente der jungen Generation. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Wie gerade schon gehört, im kalifornischen Yosemite Nationalpark bedrohen die Flammen nun das Parkgelände, den Parkwald selbst. Das Feuer hat bereits eine Fläche von 430 Quadratkilometern erfasst. Der Waldbrand in Kalifornien erreicht nun auch den Rand des Yosemite Nationalparks. Sogar die Stromversorgung der Metropole San Francisco ist bedroht. Werfen wir einen Blick auf die Homepage der Jungen Welt, der linkskritischen Jungen Welt. Ein großes Ereignis, Syriens bewaffnete Opposition liefert einen Kriegsvorwand. US-Präsident Obama lässt über Militärinterventionen nachdenken. Zum Thema Sicherheit und Ordnung informiert die Junge Welt über Folgendes. Mindestens 400 Polizisten schützten am Donnerstag in Berlin nicht einfach nur sieben Rechte. Sie übten Krieg gegen die Bürger. Vor etwas mehr als 80 Jahren, kurz vor dem Reichstagsbrand, besetzten Berliner Polizisten und NSDAP-Faschisten das Karl-Liebknecht-Haus, die KPD-Zentrale am heutigen Rosa-Luxemburg-Platz. Schwärme von Polizisten seien herbeigeströmt, hieß es in einem Bericht der Roten Fahne, die das Haus umstellten und durchsuchten. Drei Wochen später wurde es zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und zur Abwehr auch in Zukunft zu erwartender kommunistischer Umtriebe enteignet. Das war Nazi-Politik. Am vergangenen Sonntag tauchten vor dem Karl-Liebknecht-Haus erneut Dutzende unterschiedlicher Polizeifahrzeuge und Hunderte von Polizisten, begleitet von einer Handvoll Pro-Deutschland-Rechter, vor dem traditionsreichen Haus auf. Auch diesmal ging es um die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit. Sieben Pro-Deutschland-Hanseln und ein Vertreter der Alternative für Deutschland warnten vor kommunistischen Umtrieben. Die mehrfach von Bürgern und Journalisten gestellte einfache Frage, wieso dafür so ein riesiges Polizeiaufgebot notwendig sei, beantworteten die Beamten ebenfalls sehr simpel. Sie seien ja nicht wegen der Rechten da. Das Karl-Liebknecht-Haus war jedenfalls an allen zugänglichen Seiten von Polizeifahrzeugen eingekreist. In der Regel mit der Fahrzeugspitze zum Haus gestellt. Das ist schon deshalb erstaunlich, weil die Rechten vom Gebäude durch Polizeisperren und Gitter abgetrennt waren. Auffallend auch, dass neben den Schwärmen von uniformierten Polizisten auch Schwärme von nicht uniformierten Einsatzkräften in unterschiedlicher Montur zum Einsatz kamen. Selbst einige der Polizeibeamten hielten das alles für völlig überzogen. Die Rechten verschwanden in einem Kleinbus und zogen weiter zur Redaktion des Neuen Deutschland. Auch die Polizeischwärme verschwanden in die vielen Kraftfahrzeuge, die Straßensperren wurden eingepackt und demonstrativ zog das Riesenaufgebot wieder ab. Aber nur, um etwa zwei Stunden später vor der Jungen Welt wieder aufzutauchen. Das bundesweit zusammengekratzte Häuflein von sieben Rechtsradikalen fand auch hier kaum Beachtung. Gegendemonstranten sorgten für die richtige Begleitmusik. Auf der Terrasse der Junge Welt präsentierten sieben Junge Welt-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Ärsche mit der Aufschrift Pro Deutschland in Richtung der Nazi-Kasper. Als dann aber von der Junge Welt-Terrasse laute Musik erscholl, wurde das von Polizeibeamten mit dem Argument, es könnte die Rechten ja stören, unterbunden. Meine Damen und Herren, das ist Deutschland 2013, ein Nazi-Paradies. Mehrfach wurden die Beamten darauf hingewiesen, dass auch die junge Welt nicht das Recht auf Meinungsäußerung sich nehmen lasse und die Beamten zur Herausgabe der Kabel und zum Verlassen des Firmengebäudes aufgefordert wurden. Dieser illegale Auftritt von Beamten in diversen Uniformen und in Zivil wurde erst beendet, als die junge Welt eine Spontankundgebung mit dem Titel »Schützen wir die junge Welt« angemeldet hatte. Die Polizeibeamten filmten während und nach der Kundgebung Passanten und Teilnehmer, was nach einem Verwaltungsgerichtsbeschluss aus dem Jahr 2010 ebenfalls illegal ist. Videoüberwachung bei friedlichen Kundgebungen ist ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Das vollkommen überzogene Auftreten der Polizei empörte auch Anwohner und Mitmieter im Objekt Torstraße 6. Schwitz, schwitz! Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft, ist die Parole der Berliner Polizei. Meine Damen und Herren, ein Bericht aus der jungen Welt vom heutigen Samstag, 24. 25. August. Soeben erreicht uns eine Sondermeldung aus Jerusalem. Die Rechtsradikalen treten sehr massiv auf im Moment in Deutschland. Es gab rechtsradikale Störungen in Berlin-Hellersdorf, als syrische Flüchtlinge da einquartiert werden sollten. Und es gibt auch Rassisten, die in Duisburg die Pogrom-Stimmung gegen Sinti und Roma fördern. Die Hetze der Politik hat dafür erst die Bedingungen geschaffen, urteilt die junge Welt in ihrer Ausgabe von heute. Die rassistische Hetze gegen nach Deutschland geflohene Sinti und Roma erreicht einen neuen Höhepunkt. Am kommenden Donnerstag will die extrem rechte Kleinstpartei Pro NRW, das heißt Nordrhein-Westfalen, vor ein von den Flüchtlingen bewohntes Haus im Duisburger Stadtteil Bergheim ziehen und dort erneut Stimmung gegen die Bewohner machen. In den vergangenen Wochen war es in Duisburg vermehrt zu Hasskampagnen gekommen, die in Mordaufrufen gegen Sinti und Roma gipfelten. Zuvor hatten Unbekannte das in der Straße in den Pechen gelegene Haus mit rechten Parolen beschmiert. Erst vor wenigen Tagen nahm die Duisburger Polizei einen 21 Jahre alten Mann fest, der von dem Haus den Hitlergruß gezeigt hatte. Die Polizei fährt mittlerweile mehrfach am Tag vor dem Gebäudekomplex Streife und nimmt tagtäglich eine neue Gefahreneinschätzung vor. Vielen Flüchtlingsunterstützern ist das jedoch zu wenig. Sie fordern eine dauerhafte Präsenz der Beamten vor Ort. Mittlerweile hatten und haben sich Bürger zusammengetan, um die Flüchtlinge vor weiteren rechten Attacken zu schützen. Ein Kreis von 40 bis 50 Personen wechselt sich nun ab und hält in dem Hauskomplex Nachtwachen ab. In dem darauffolgenden Kurz. Tatsächlich haben die Flüchtlinge vor allem große Angst um die Sicherheit ihrer Kinder. So berichtete eine der Organisatorinnen der Nachtwachen kürzlich in der Duisburger Lokalpresse darüber, dass manche Kinder von ihren Eltern nicht einmal mehr bettfertig gemacht worden seien, um bei Angriffen von Neofaschisten schnell genug flüchten zu können. Diese Befürchtungen sind offenbar alles andere als unbegründet. So wurden im Umfeld des von den Sinti und Roma bewohnten Hauses mehrfach mit Messern bewaffnete Männer beobachtet. Und nun noch eine Meldung vom Sport. Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messler brachte seine Frau in die Eiger Nordwand zur Entbindung. Schauen wir mal, was die Tageszeitung taz.de uns heute im Internet bietet. Da haben wir: Die Prohibitionspolitik ist gescheitert, heißt es da. Deutschland braucht Coffeeshops, findet die grüne Bürgermeisterin Monika Herrmann. Das sei ein falsches Signal, meint der Drogenbeauftragte. Eine ewige Diskussion zwischen Befürwortern der Legalisierung von sogenannten weichen Drogen natürlich und den Gegnern. Dann gibt es in der Taz einen langen Kommentar zum Thema Asylbewerberheime, die Abschiebeheime auch genannt werden. Die Flüchtlingszahlen steigen und die bestehenden Einrichtungen sind voll. Der ausgerufene Notstand jedoch ist politisch gewollt. Ein Kommentar von Herrn Christian Jakob in der Taz. David Miranda, Partner des NSA-Enthüllers Glenn Greenwald, wirft Großbritannien Machtmissbrauch vor. Er will gegen seine Festnahme juristisch vorgehen. Wir wissen, der Mann ist illegal festgenommen worden. Sein Computer wurde beschlagnahmt. Er wurde sehr demütigend verhört von Geheimagenten des Spitzelregimes Großbritannien. Dann zum Thema NSA-Spionage in den USA. Eine Hand wäscht die andere. Die Kundendaten der größten Internetfirmen sind nicht kostenlos zu haben. Die NSA soll entsprechende finanzielle Entschädigungen geleistet haben. Das heißt, diese Herrschaften haben sich ihre Daten von den Spitzlern und vom Spähsystem abkaufen lassen. Naja. Mach das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Dann zum Thema Krise in Ägypten, mehr Militär, weniger Demonstranten. Man sieht die Fotos von Menschen, die protestieren. Auch wieder fürchterliche Geschichten aus Indien. Nach der Vergewaltigung in Mumbai geht ein Aufschrei durch die Metropole. Man sieht Frauen, die demonstrieren gegen die Rechtlosigkeit und gegen die Aggressionen und die sexuelle Gewalt, der sie ausgeliefert sind. Eine Krise im Kongo, Tote und Verletzte bei Beschuss Gomas, Ruanda war's, Ruanda-Kongo war's. Kongo sagt, Ruanda ist schuld, die UNO dagegen macht die M23-Rebellen verantwortlich und so weiter. Sehr unübersichtlich die Lage da. Dann das Thema, das immer noch die deutsche und auch die Weltöffentlichkeit interessiert und beunruhigt, ist die NSU-Mordaffäre. Migrantenverbände und Opfervertreter loben den Abschlussbericht zum NSU-Untersuchungsausschuss. Aber nicht nur. Einiges vermissen sie. Der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages findet bei Migrantenverbänden, Opfervertretern und Antirassismusinitiativen viel Lob, aber auch Kritik. Einhellig wird bemängelt, dass der Begriff des strukturellen Rassismus in der Analyse des Behördenversagens strikt vermieden wurde. Der über 1300 starke Abschlussbericht sei vorsichtig formuliert, sagte der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan Kolat, am Freitag der Taz. Der Hinweis auf das durchgehende Grundmuster, nach dem in Polizeibehörden auf Landes- und Bundesebene sowie im Verfassungsschutz der Blick nach rechts stets vermieden wurde, fehlt im Bericht, findet auch Frau Barbara John von der CDU, die Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer. Die Schlussfolgerungen des Berichts, die von Vertretern aller Parteien im Bundestag mitgetragen wurden, gehen vielen nicht weit genug. In dem Bericht wird von den Behörden ein Mentalitätswandel eingefordert. Es bräuchte eine stärkere interkulturelle Öffnung, mehr Beamte mit Migrationshintergrund und eine größere Sensibilität für Rassismus. Die NSU-Mordserie müsse auch Konsequenzen für die Ausbildung bei Polizei und Verfassungsschutz haben. Die Vorschläge gehen in die richtige Richtung, sie reichen aber nicht aus, meint Kenan Kolat. Er fordert, einen Bundesbeauftragten gegen Rassismus zu berufen und einen ständigen Antirassismus-Ausschuss im Bundestag einzurichten. Außerdem spricht er sich dafür aus, die Landesämter für Verfassungsschutz in ihrer jetzigen Form aufzulösen und den Einsatz von V-Leuten in der Neonazi-Szene zu beenden. Die türkische Gemeinde in Deutschland wird am Dienstag einen eigenen, rund 80-seitigen Bericht mit zusätzlichen Vorschlägen vorlegen, welche Konsequenzen aus der NSU-Affäre gezogen werden sollten. Dein Leben und sei ehrlich gegen dich selbst. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

Ein paar Kulturtipps im heutigen Niemandsland von unserem Kino-Experten Bammel, der jetzt lange nicht mehr hier war, aber der muss samstags arbeiten. Der Tipp: Malda-Kino. Es geht um das Thema Abteilung Kino-Rebaschas im Malda. Es gibt da Spätvorstellungen, die beginnen immer um 21.45 Uhr. Wir machen ja eigentlich keine Werbung, aber in diesem Falle machen wir eine Ausnahme, weil das Malda-Kino muss erhalten bleiben. Es ist eines der wenigen Programmkinos hier in der Stadt, die noch einigermaßen funktionieren. Da kann man ab 21.45 Uhr für 4 Euro und einer Dose Bier immer einen Spätfilm sich angucken. Da laufen übrigens tolle Filme, neuere Sachen, aber auch ältere. Zum Beispiel habe ich da gestern, da war ich im Kino, immer da, habe ich gesehen, der Film Lola rennt wird die nächsten Tage laufen. Ist natürlich toll. Ein Film, der auch sehr klasse ist, El Quartetto, The Quartet, das Quartett. Ein Film über ein Künstler-Altersheim. Sehr toll gemacht, der Film, sehr schön inszeniert. Ein Problem, das Problem, nicht ein Problem, das Problem des Altwerdens, aber auch Probleme des Altwerdens werden auf sehr anspruchsvolle, sehr schöne, sehr verständliche Weise geschildert. Alte Menschen in einem Künstleraltersheim bzw. Musikeraltersheim. Übrigens ein Film von Herrn Roman Polanski. Ein Film, den ich auch vorstellen möchte, der meines Erachtens sehr, sehr gut ist, ist ein Film, der heißt Watscht. Ich übernehme hier einfach mal den Beitrag von der ARD, von der Kulturseite. Der ist so gut, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Wir lassen die ARD diesen Film einfach mal vorstellen. Ich hoffe, er wird euch interessieren. Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. Wie gut es uns hier in Deutschland eigentlich geht, vor allem uns Frauen, und in welch selbstverständlicher Freiheit wir und unsere Töchter hier leben im Vergleich mit vielen anderen Ländern der Welt, das wird einem klar, wenn man den großartigen Film Watschta sieht, der jetzt zu uns in die Kinos kommt. Es ist der erste Kinofilm, der im streng islamischen Königreich Saudi-Arabien gedreht wurde, von einer mutigen Regisseurin und einem Produzententeam aus Berlin. Watschta träumt davon, Fahrrad zu fahren. In Saudi-Arabien ist dieser Wunsch unerfüllbar, zumindest für Frauen. Im streng islamischen Königreich durften Frauen bislang weder Auto noch Rad fahren. Sie müssen sich in der Öffentlichkeit verschleiern. Vieles, was bei uns selbstverständlich ist, gilt in Saudi-Arabien für Frauen als unehrenhaft. Wie zum Beispiel sich auf offener Straße fotografieren oder filmen zu lassen oder mit fremden Männern zu sprechen. Der Film erzählt, wie der Traum einer 10-Jährigen festgefügte Regeln und damit das ganze Leben durcheinander bringen kann. Denn Watschta will nicht aufgeben, sie will Fahrrad fahren lernen. Es ist ein kleines Wunder, dass Haifa Al-Mansur diese Geschichte verfilmt hat. In einem Land, in dem Kinos verboten sind, nur wenige Frauen überhaupt arbeiten. Die saudische Regisseurin hat das Unmögliche geschafft. Sie hat den ersten Kinofilm in Saudi-Arabien gedreht, zusammen mit dem Berliner Filmproduzenten Roman Paul. Monatelang hat er dafür gekämpft, dass aus einer kühnen Idee ein Spielfilm wird. Naja, also der erste Investor ist gleich mal abgesprungen, als der gehört hat, es wird jetzt in Saudi-Arabien gedreht und nicht in den Emiraten. Da ist die Tür gleich mal ins Schloss gefallen. Wir hörten dann sehr extreme Statements. Was wir denn davor hätten, wäre ja der helle Wahnsinn. Schließlich klappt die Finanzierung und sie bekommen eine offizielle Drehgenehmigung. Ein deutsches Team wird eingeflogen, weil es in Saudi-Arabien keine Filmindustrie gibt. Deutsche und Saudis, Männer und Frauen auf einem Filmset. Schon die Dreharbeiten sind eine Kulturrevolution. Also das geht jetzt vielleicht erstmal nur um ein Mädchen, das Fahrrad fahren will, aber eigentlich geht es um so viel mehr. Es ist ein Film, der wirklich wichtig ist. Der ist wichtig für die Menschen da und der ist auch wichtig für die Menschen hier. Der trägt zur Völkerverständigung bei, wenn man dort dreht, als Team aus Deutschland mit Team aus Saudi-Arabien, dass man sich da zusammengestellt hat. Das ist der erste Culture Clash zunächst und dann ist es aber auch Verständigung zwischen zwei sehr extrem voneinander entfernten Kulturen. Der Film zeigt wunderbar beiläufig, wie groß die Unterschiede sind. Und er erzählt, in was für einer widersprüchlichen Welt Mädchen wie Wajda aufwachsen. Wajdas Mutter sucht ein Kleid, mit dem sie ihren Ehemann zu Hause hinter verschlossenen Türen bezirzen will. Das knallrote Kleid als Kontrast zur schwarzen Abaya, dem Ganzkörperschleier. Wie findest du es denn? Glaubst du, Papa gefällt's? Religiöse Regeln bestimmen das Leben jedes Einzelnen bis ins Detail. Wie kompliziert sie das Alltagsleben machen können, bekommen auch das Filmteam und Regisseurin Haife Al-Mansur zu spüren. Wir leben in einer getrennten Gesellschaft. Oft musste ich mich verstecken, weil die Konservativen keine Frau zusammen mit Männern auf der Straße sehen wollen. Selbst wenn ich gar nicht zu sehen war, kamen sie und verlangten, dass das Filmteam abhaut. Manchmal hat sie es, also die ist schon sehr, sehr emotional, dann einfach auch nicht mehr auf dem Stuhl gehalten. Und dann ist sie rausgerauscht und wir haben immer geschrien, komm zurück, rein ins Auto, rein ins Auto. Einfach war dann am Set und dann haben wir sie versucht wieder zu überreden, dass sie wieder zurück in den Van geht. Und dann hat sie gesagt, ihr seid ja schlimmer als die schlimmsten Hardliner. Wenn Wajda heimlich ihre Runden dreht, ist das wie ein Akt des Aufbegehrens. Gegen überkommene Regeln und absurde Ängste. Ich blute! Woher kommt das Blut? Mach uns keine Schande, deine Jungfernschaft! Ich blute am Knie! Am Knie? Wie oft muss ich dir noch sagen, dass Räder nichts für Mädchen sind? Bildest du dir etwa ein, du kannst dich wie ein Junge aufführen? Die Geschichte Wajdas, die steht sicherlich dort für die Geschichte einer neuen Generation von Frauen. Der Haife geht es darum, auch darzustellen, dass man auch entgegen von Regeln gesellschaftlicher Natur, die dort herrschen, eigene Wünsche durchsetzen kann. Die junge Frauengeneration will ganz normal leben, sich verlieben, Freundschaften schließen und nicht mehr isoliert sein. Zwei starke Frauen, Hauptdarstellerin und Regisseurin, stehen für ein Land im Umbruch. Sie wollen Fußball spielen und Fahrrad fahren. Das ist in Saudi-Arabien übrigens seit kurzem offiziell erlaubt. Früher wurde er belächelt, seit kurzem ist der Mops ein beliebtes Haustier. Die Hamburger Trendforscherin Antje Schünemann, die ist 32 Jahre alt, erklärt warum. Warum sind Möpse in Mode gekommen, Frau Schünemann? Weshalb? Warum? Weshalb laufen in deutschen Großstädten mit einem Mal so viele Möpse herum, Frau Schünemann? Der Mops ist so etwas wie der Golden Retriever für die Stadt. Im Allgemeinen haben Deutsche am liebsten große, repräsentative Hunde. In der Stadt ist man mit einem Mops aber besser unterwegs. Er ist freundlich, hat Speckröllchen, ein Kindergesicht. Er wirkt durch seine ausgleichende Art entschleunigend. Er passt zum Lebensgefühl vieler Menschen. Was macht dieses Gefühl aus? Frau Schünemann, in großen Städten leben in der Regel viele Singles und Individualisten. Der Mops ist ihr idealer Begleiter. Er ist flexibel und dekorativ. Manche Menschen finden ihn auf rührende Weise hässlich, wegen seines schweineartigen Schwänzchens und seines Schnaufens. Der Mops trägt Ironie in sich. Er passt zu der weit verbreiteten Attitüde in der Stadt, dem Lebensgefühl der sogenannten Hipster. Leidet der Mops unter seiner Besonderheit? Ja, auf jeden Fall, mein Frau Schönemann. Der Mops stellt lange Zeit etwas sehr Progressives dar. Züchter haben seine Schnauze in den letzten 100 Jahren fast zum Verschwinden gebracht. Seine Augen quellen dadurch extrem hervor. Vieles im Inneren der Mopsnase und im Rachenraum ist aber zu groß. Deshalb hat er oft Atemprobleme. Weil der Mops in Deutschland so beliebt ist, mischen inzwischen sehr viele unseriöse Züchter in dem Geschäft mit. Wie kann man dem Tier helfen, unbeschwerter zu leben? Schönemann, durch neue Züchtungen. Der Trend führt wieder zurück zum sportlicheren altdeutschen Mops. Er hat eine längere Schnauze, längere Beine und ist nicht so verschnauft. Auch Kreuzungen aus Mops und Beagle oder Mops und Jack Russell sind beliebt. Die heißen dann Puggle oder Rusmo. Welche Hunde kaufen sich die Menschen, denen der Mops schon wieder zu etabliert ist? Schünemann, der Dackel ist gerade wieder im Kommen. Auch Pudel und Terrier werden beliebter. Interessant ist, dass Filme oft als Impulsgeber für Hundehalter wirken. Im Film The Artist war ein Jack Russell Terrier zu sehen. In Sieben Psychos und ein Shih Tzu, eine britische Hunderasse. Gerade bei extravaganten Tieren merkt man, ein Hund ist immer auch ein verlängertes Ich des Besitzers. der deutschen Kinos soeben angelaufen, der Film Feuchtgebiete, eine Romanverfilmung nach dem Roman von Charlotte Roachs Buch Feuchtgebiete. Der riesige Erfolg dieses Buches ist eines der vielen Rätsel des kulturellen Lebens. Ging es dabei eher um sexuelle Befreiung oder um ein Update von Backfisch-Idealen? David Venent betont in seiner Verfilmung eindeutig den zweiten Aspekt, auch wenn die Sache mit dem Ekel nicht ganz zu kurz kommt. Zu Beginn tapst Helen Memel durch eine öffentliche Toilette, wie man sie wahrscheinlich nicht einmal mehr auf dem einsamsten Planeten finden würde. Helen hat Hämorrhoiden. Sie zieht sich bei der Intimrasur eine Analfissur zu, muss ins Krankenhaus, träumt dort von diversen Wiedervereinigungen und inszeniert olfaktorische Zumutungen. Das heißt, sie stinkt sehr gerne vor sich hin. In einer Geschichte fügt sich das nur insofern, als die vielen besudelten Laken letztendlich alle von der heimlichen Leitfarbe erzählen. Klinisches Weiß. Carla Juri, die Darstellerin, ist eine gute Wahl für die Hauptrolle. Aber schon in den Nebenrollen überwiegen die Karikaturen. Es gibt in Feuchtgebiete keine einzige plausible Figur außer Helen, die Hauptdarstellerin, und damit hängt der Film doch sehr in der dünnen Luft der Schnodderprosa aus dem Buch fest. Diese Kritik stammt von Herrn Bert Rebhandel aus der Zeitung Stadtmagazin Tipp Berlin. Feuchtgebiete, Deutschland 2013, Regie führt David Venent, die Darsteller sind Carla Juri als Helen, Christoph Letkowski als Robin und Merit Becker ist die Mutter. Der Film dauert 109 Minuten, ist freigegeben übrigens ab 16 Jahren. Hast du Hunger? Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren wehre, mache ich das immer zu schnell und zu dolle. Professor Dr. Knox ist mein Name. Oh, stellen Sie sich immer so vor. Ich bin Robin, Träger. Ich habe hier noch eine Beruhigungstablette für Sie. Hat deine Freundin auch so Wirkreizprobleme? Nee, die macht sich nicht so viel aus Oralsex. Als Scheidungskind wünsche ich mir, wie fast alle Scheidungskinder, meine Eltern wieder zusammen. Ich werde immer bei dir bleiben, auch wenn ich dich nicht liebe. Das muss so sein, wenn man Kinder hat. Es ist alles gut gelaufen. Sind meine Eltern gekommen? Nein. Dann werde ich mal verrückt. In ein paar Jahren, keiner weiß warum. Ich kann das Mama aber auch nicht anhängen, weil ich oft Realität, Lüge und Traum durcheinander werfe. Meine Wunde fotografieren. Ich wünschte, dass wenn du meine Tochter hast, dass sie dir genauso zu schaffen macht wie du mir. Aber wenn Sie Tipps zu der Erziehung brauchen, dann helfen wir Ihnen gerne. Wenn man Schwänze, Sperma und andere Körperflüssigkeiten ekelhaft findet, kann man es mit dem Sex auch direkt bleiben lassen. Vergessen unser Tag, wollen kein Stress, kein Druck. Nehmen Zug, noch ein Schluck vom Gin Tonic. Guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Yeah. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Jung und sind ignorant, stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen. Jeden Tag neu, bisschen Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen mehr sein als nur ein Moment, yeah. Komm nicht mit großen Namen, die du kennst. Wir trinken auf Verlierer, lassen Pappbecher vergolden. Feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Kannst du auch nicht schlafen? Bist du auch? Zu, lass uns gemeinsam warten, ich für mich genau wie du. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht, yeah, yeah. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Zum Schluss des heutigen Niemandslandes noch ein Lesetipp. Milliarden-Mike, Mike Wappler und Tim Gutke haben einen sehr unterhaltsamen Romanbericht geschrieben zum Thema Ich hab sie alle abgezockt, Milliarden-Mike. Was steckt dahinter? Mike Wappler hat in seinem Leben alles erreicht, was er erreichen wollte. Diamantenhändler, Modellagenturbesitzer, Bentley-Fahrer, Baron. Mike Wappler ist Milliarden-Mike. Der gerissenste Hochstapler Deutschlands. Durch zahlreiche Coups hat er über die Jahre mehrere Millionen Euro ergaunert. Auf zwei Dinge konnte er dabei immer bauen: die Gier der Reichen und ihre Eitelkeit. Milliarden-Mike berichtet also in dem Buch Ich hab sie alle abgezockt über seine Tricks, wie er die Reichen abgezockt hat. Achtung, er hat nicht arme Leute betrogen um ihre Ersparnisse, sondern reiche Leute, denen er Köder ausgelegt hat, damit ihre Gier so richtig in Gang kommt. Mike Wappler kann allerdings weder lesen noch schreiben. Doch er hat in seinem Leben alles erreicht, was er erreichen wollte. Er war Börsenspekulant, Diamantenhändler, Rolex-Träger, Bentley-Fahrer, Baron, haben wir schon gesagt. Mike Wappler ist Milliarden-Mike, der gerissenste Hochstapler Deutschlands. Wie er das schaffte, immer wieder Menschen übers Ohr zu hauen? Durch die Gier der Reichen. Seinen größten Coup landete er, als er einen Privatier um mehr als 6 Millionen Euro betrügt. Die Quittung dafür, 6 Jahre Santa Fu, von wo er wenige Tage vor Beginn der Sicherheitsverwahrung ausbricht. Santa Fu ist Hamburg-Fuhlsbüttel, das ist das berüchtigte Gefängnis. Er wird geschnappt, doch dank des Urteils des Europäischen Gerichtshofs kommt Mike Wappler wenig später auf freien Fuß. Seine Zukunftspläne: ein Porsche kaufen und seriös werden. Er möchte eine Beratungsfirma zum Schutz vor Betrug eröffnen. Wer könnte das besser als er? Mike Wappler wurde 1955 geboren. Bereits im Alter von 8 Jahren wurde er ins Milieu eingeführt und brachte es durch zahlreiche Coups zum größten Hochstapler Deutschlands. Er verbrachte fast 20 Jahre seines Lebens im Gefängnis. Sein Ausbruch aus der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel und seine spektakuläre Flucht gingen 2010 durch die Medien. Mike Wappler lebt jetzt in Hamburg. Er hatte natürlich einen Ghostwriter, das ist Herr Tim Gutke, Jahrgang 1977. Der war knapp ein Jahrzehnt Redakteur beim Playboy. Also, Milliarden-Mike, ich habe sie alle abgezockt, erschienen bei Dumont oder Dumont, das ist der Verlag, ein Taschenbuch und ich kann nur sagen, es ist sehr unterhaltsam zu lesen, eine klasse Sommerlektüre. Mike, Milliarden-Mike, erzählt da selber von seiner Flucht. Man merkt natürlich, dass Tim Gutke da schriftstellerisch ordentlich nachgeholfen hat, aber was soll's. Dann gibt es auch den Erzählfluss unterbrechend, Geschichten von seiner Tante über ihn aus der Kindheit und es wird auch aus verschiedenen Gerichtsakten zitiert. Tolle Urlaubslektüre, passend zu dieser Zeit, ein Hochstapler, ein Millionenbetrüger. Mike, Milliarden-Mike. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda hier in Barcelona. Ich verabschiede mich. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für Sie unterhaltend, anregend und informativ. Bis nächste Woche sage ich Tschüss, Agur, Jau. Auf Wiedersehen, Adeu. Die auf mich herabschauen.